Ich stelle mir die soziale Fürsorge wie folgt vor. Nehmen wir an, eine ältere Dame, eine Witwe, die bisher von den Zinsen eines Kapitalvermögens von 60.000 Mark leben musste, wird durch die gesetzlich ausgesprochene Brechung der Zinsknechtschaft um ihre Einnahmequelle gebracht. Hier wäre durch weitesten Ausbau des Leibrentenwesens der betreffenden Person Gelegenheit gegeben, eine ihrem Kapital entsprechende Leibrente zu beziehen, wobei die jährliche Rente sogar gegenüber dem bisherigen Zinserträgnis erhöht werden könnte, um auch diesem Personenkreis einen gewissen Ausgleich für den gesunkenen Geldwert zu geben. Also so, dass zum Beispiel gegen die eingelieferten 60.000 Mark in Schuldtiteln des Reichs, der Staaten oder in Pfandbriefen eine jährliche lebenslängliche Rente von 4.000 Mark gegeben werden könnte. Hat die Witwe Kinder und will sie diesen einen Teil des Vermögens vererben, so kann ihr freigestellt werden, nur 40.000 in eine Lebensrente umzuwandeln, während die restlichen 20.000 Mark für die Kinder erhalten bleiben. Aus den 40.000 Mark könnte ja nach dem Alter der Leibrente Nachsuchenden bis zu ein Zwölftel des eingelieferten Kapitals gegeben werden. Auch hier sei wiederum darauf verwiesen, dass durch die Brechung der Zinsknechtschaft die Lebenshaltung der Witwe durch den Fortfall der drückenden Steuern ganz erheblich verbilligt wird. Es würde weit über den Rahmen dieses Aufsatzes hinausgehen, im Einzelnen den persönlichen Interessen einzelner Schichten der Bevölkerung nachzugehen. Es kann sich bei einer so umwälzenden Forderung auch gar nicht um persönliche Interessen handeln und trotzdem wird man bei den Auswirkungen des Gedankens die Erfahrung machen, dass die heilsamen Folgen schließlich wieder jedem Einzelnen persönlich zugutekommen werden. Gerade an dem schon oben angeschnittenen Problem der Zinslosmachung der Kriegsanleihen habe ich schon klarzumachen versucht, dass der kleine Kapitalist, also alle die Hunderttausende, die durch eine mehr als amerikanische Werbetätigkeit für die Zeichnung der Kriegsanleihen zur Hingabe ihrer Ersparnisse veranlasst worden sind, von den Zinsen nicht nur nichts haben, weil sie ja selbst dafür die Steuern zahlen müssen, sondern bei der auf Schonung des Großkapitals zugeschnittenen Steuergesetzgebung für die Zinsen der Millionenzeichnungen mitzahlen müssen. Ich denke mir, dass abgesehen von diesen höchst realen Betrachtungen allein schon ein Appell an alle um das Wohl ihrer Kinder besorgten Anleihebesitzer genügen müsste, um den Verzicht auf ewigen Zins aus den Schuldverschreibungen des Reiches als ganz natürlich hinzunehmen. Was verliert denn eigentlich der Patriot, der seinem Vaterland in höchster Not 10.000 Mark gegeben hat, in diesem Falle anderes als nur ein wucherisches Anrecht darauf, 50.000 Mark allein an Zinsen innerhalb von 100 Jahren zu beziehen, ohne dass dadurch sich das Kapital auch nur im geringsten abgenützt hätte? Ewig müssen seine Kinder und Enkel dafür arbeiten, dass nur zuallererst diese Zinsen bezahlt werden können. Die Frage der Rückzahlung der geliehenen Summen kann in verschiedener Weise gelöst werden. In meinen kurzen Leitgedanken zu vorigen Problem, die ich der Regierung des Volksstaates Bayern am 20. November vorigen Jahres eingereicht habe, habe ich den Vorschlag gemacht, einfach anstelle der Zinszahlung die Rückzahlung treten zu lassen in 20 Jahresraten von 5%. Ich glaube, im Folgenden noch einen weit besseren Vorschlag machen zu können, der ob seiner Einfachheit sicherlich den Vorzug verdient. Die Kriegsanleihestücke werden unter Aufhebung der Verzinsung zu gesetzlichen Zahlungsmitteln erklärt. Das ist das Ei des Kolumbus. Der Vorteil dieser Maßnahme ist zunächst der, dass eigentlich niemand etwas davon merkt. Die Anleihestücke bleiben ruhig in den Depots liegen, nur kriegen sie keine Jungen, so wenig wie ein Buch oder ein Schrank oder ein sonstiger verbrauchbarer Gegenstand, den man an seinen Freund geliehen hat. Braucht man Geld, so holt man sich eben einen Kriegsanleiheschein und bezahlt damit. So viel Schönheit und Papierwert wie unsere übrigen 10, 20, 100 und 1000 Markscheine haben die Kriegsanleihescheine ja schließlich auch. Von einer Überschwemmung des Marktes mit Zahlungsmitteln kann bei einer derartig stoßfreien Überführung der Zinswirtschaft in die zinsfreie Volkswirtschaft gar keine Rede sein. Die Kriegsanleihestücke befinden sich ja bereits sämtlich wohlverwahrt und aufbewahrt in den Banktresors oder sonstigen vom Volk als diebessicher betrachteten Verstecken, als das sind der wollene Strumpf oder der Misthaufen. Es kann die Tatsache doch nicht geleugnet werden, dass die ausgegebenen papierenden Zahlungsmittel in Höhe von beiläufig 40 Milliarden ja auch nicht in Umlauf sind, sondern zum allergrößten Teil in der oben geschilderten Weise thesauriert sind. Unser Bedarf an Zahlungsmitteln war ja auch zu Zeiten der Hochkonjunktur vor dem Kriege nur etwa 4 bis 6 Milliarden und davon, dass wir heute mehr als das Doppelte dieser Summe bräuchten, kann bei dem sich immer mehr einbürgernden bargeldlosen Zahlungsverkehr keine Rede sein. Ganz in der gleichen Weise ist selbstverständlich die Entzinsung für alle festverzinslichen Werte vorzunehmen. Für diese Werte sowie für die Dividendenwerte wird sich indes mehr die ursprünglich für alle Werte vorgeschlagene Rückzahlung in 20 oder 25 Jahresrenten empfehlen, so insbesondere auch für die Hypotheken. Die Brechung der Zinsknechtschaft für die Hypotheken bedeutet zweifellos die Lösung des Wohnungsproblems, die Befreiung von den unerschwinglichen Mieten. Es ist ebenso wenig einzusehen, warum der Inhaber einer Hypothek aus der einmal dargeliehenen Summe ewigen Zinsgenuss haben soll, warum ihm ein mühe- und endloser Güterzufluss beschieden sein soll, warum die große Masse des Volkes nur diesem ungesunden Zinsprinzip zuliebe Jahr aus Jahr ein die hohen Mieten zahlen soll. Nur ganz kurz sei eingeschaltet, dass selbstverständlich von einer völligen Abschaffung des Mietzins nicht die Rede sein kann, da ja die Verwaltung und Unterhaltung der Häuser ständig Arbeit und Geld erfordert. Es wird also eine Absenkung der Mieten nur so weit eintreten können, als durch die erfolgte Rückzahlung der Hypotheken sich von selbst ergibt. Nur eines soll in aller Schärfe betont sein, dass die Brechung der Zinsknechtschaft nicht das Geringste mit unserer gesamten werteschaffenden Arbeit zu tun hat, insofern als dem Unternehmergeist, der schaffenden Arbeit, der Erzeugung von Gütern, dem Erwerb von Reichtum in gar keiner Weise ein Hemmnis bereitet wird. Im Gegenteil wird, wie wir gesehen haben, das ganze werktätige Volk von einem dumpfen, unerklärlichen, schweren Druck befreit. Unser Seelenleben wird gereinigt von einem berauschenden Gift. Wie richtig im Laufe der Geschichte die Fruchtbarkeit des Zinsproblems erkannt worden ist, erkennen wir daran, dass zu allen Zeiten und in allen Völkern das Zinsproblem die Geister beschäftigte. Im Alten Testament finden wir an verschiedenen Stellen, so 3. Mose 25, 5. Mose 15, Bestimmungen über Zinsnachlässe in der Form, dass das 7. Jahr jeweils ein Hallerlass oder Jubeljahr sein sollte, in welchem alle Schulden den Volksgenossen nachgelassen werden sollten. Solon hat im Jahre 594 vor Christus durch Gesetz die persönliche Schuldknechtschaft aufgehoben. Man nannte dieses Gesetz die große Seishachtaya, Lastenabschüttelung. Im alten Rom verbot die Lex Geminitia im Jahre 332 vor Christus den römischen Bürgern kurzerhand überhaupt das Zinsnehmen. Unter Kaiser Justinian wurde ein Zinseszinsverbot erlassen mit der Bestimmung, es dürften überhaupt keine Zinsen mehr gefordert werden, wenn die rückständigen Zinsen bis zur Höhe des ursprünglich dargeliehenen Kapitals angewachsen seien. Papst Leo der Große erließ im Jahre 443 ein allgemeines Verbot, Zinsen zu nehmen. Es war bis dahin nur den Klerikern untersagt, Zinsen von einem Darlehen zu fordern. Nun wurde das Zinsverbot Teil des kanonischen Rechtes und auch eine für die Laien verbindliche Vorschrift. Allmählich schloss sich auch die weltliche Gesetzgebung den kanonischen Anschauungen an und bedrohte das Zinsnehmen sogar mit Strafe. Wir finden dies in den Reichspolizeiverordnungen der Jahre 1500, 1530 und 1577. Allerdings wurden nun derartige Gesetze viel bekämpft und vielfach umgangen, und es mag nur noch bei diesem ganz kurzen historischen Rückblick als eine erstaunliche historische Tatsache erwähnt sein, dass während das kanonische Recht vom 11. bis zum 17. Jahrhundert den Christen das Zinsnehmen verboten hatte, dies den Juden gestattet war.